Abschnitt 8 von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 27. Stück. Die Rauferei am Meere. Bengele kam zuerst an den Strand. Die aufgehende Sonne spiegelte sich tausendfältig in der leicht bewegten See. Die Luft war so rein und hell, dass man meilenweit hinaussehen konnte über das glänzende Wasser. Der Hampelmann strengte seine Augen an, aber es war nichts zu erspähen, nicht einmal ein Schifferkahn. »Wo ist jetzt der große Hai?« fragte Bengele. »Er wird noch Kaffee trinken«, gab einer spöttisch zur Antwort. Ein anderer machte es noch ärger und sagte, »er hat vielleicht noch nicht ausgeschlafen.« Über diese blöden Antworten und das boshafte Gelächter der Kameraden ward Bengele wütend. Er sah ein, dass sie ihn an der Nase geführt hatten, und fuhr sie zornig an. »Mir so einen Bären aufzubinden, ihr Gauner, was hat das für einen Sinn?« »Einen feinen Sinn«, schrien sie alle. »Nämlich?« »Wir haben dich heute auch einmal in unsere Gesellschaft bekommen. Schäme dich doch, jeden Tag so pünktlich zur Schule zu laufen und alle Aufgaben zu machen. Was habt ihr daran auszusetzen?« »Sehr viel. Durch dich sind wir immer blamiert.« »Weshalb?« »Weil du zu viel lernst, sind wir stets hintendran. Das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Auch wir wollen etwas gelten in der Schule.« »Was muss ich also tun?« »Du musst die Schule ebenso satt bekommen wie wir und auch denken, dass es bloß drei Ekel gibt, die Schule, den Lehrer und die Aufgaben.« »Wenn ich aber nach wie vor meine Sachen lerne?« »Dann schauen wir dich gar nicht mehr an und eines schönen Tages wirst du es teuer büßen.« Da schüttelte sich der Hampelmann vor Lachen und sagte, »ihr seid doch zu einfältig.« Jetzt ging der Größte von der Schar drohend auf Bengele zu und sagte, »du brauchst den Großhans nicht zu spielen. Wenn du keine Angst vor uns hast, so haben wir noch viel weniger Angst vor dir. Wir sind 7 gegen 1. »Die reinsten 7 Hauptsünden«, sagte Bengele und lachte spöttisch. »Habt ihr's gehört? Der will uns so kommen. 7 Hauptsünden hat er uns geschimpft. Bengele, nimm's gleich zurück, oder?« »Gigix«, gab der zurück, zog den Mund schief und rieb den einen Zeigefinger über dem anderen. »Bengele, hör auf, sonst geht's dir schlecht. Gigix. Wir verhauen dich wie ein Esel. Gigix. Wir schlagen dir die Beine ab.« »Ich geb dir jetzt gleich Gigix«, schrie da der Frechste. »Hier hast du ein Gigix. Gleich kannst du noch mehr haben.« Eine kräftige Ohrfeige schallte auf den Kopf des Hampelmanns. Bengele ließ sich das natürlich nicht gefallen. Sofort gab er den Schlag zurück und es kam zu einer allgemeinen Rauferei. Der Hampelmann war allein, aber er verteidigte sich wie ein Löwe. Mit seinen Holzfüßen und Holzfäusten führte er so kräftige Schläge, dass die anderen bald alle zurückwichen. Wo seine Hiebe trafen, gab es einen blauen Fleck zum Andenken. Die Knaben waren wütend, dass sie Bengele nicht zwingen konnten und wollten ihm auf eine andere Art beikommen. Rasch machten sie ihre Schulsäcke auf und warfen ihre Bücher gegen ihn. Da kam eine Grammatik geflogen, da ein Rechenbuch, da eine Naturgeschichte, da ein Geographiebuch, ein Atlas und sogar ein Federkasten. Aber der Hampelmann hatte scharfe Augen und war sehr flink. Er bückte sich und sprang beiseite, so dass die Geschosse alle über ihn weg oder an ihm vorbeiflogen ins Meer hinein. Wie waren die Fische erstaunt, als die Bücher geflogen kamen. Sie glaubten, es sei etwas zum Fressen und schwammen scharenweise herbei. Als sie aber ein paar Mal an den Büchern herumgeschnuppert hatten, verzogen sie die Schnauze und dachten, das ist nichts für mich, wir sind bessere Sachen gewöhnt. Der Kampf zwischen den Knaben ward indes immer hitziger. Da kroch eine dicke Seekrabbe auf den Sand und fing mit rauer, etwas erkälteter Stimme an zu reden. »Lausbuben, die ihr seid, und nichts anderes. Wollt ihr gleich aufhören? Bei solchen Prügeleien geht es gewöhnlich schief. Muss denn wirklich noch etwas passieren?« Die arme Krabbe redete in den Wind. Niemand hörte auf sie. Ja, der nichtsnutzige Bengele drehte sich um, guckte sie schief an und sprach ganz unverschämt. »Halt deinen Schnabel, alter Brummkasten. Schlotze lieber ein paar Lakritzen, dass deine Heiserkeit vergeht, oder lege dich ins Bett und schwitze.« Die Buben hatten ihre eigenen Bücher alle geworfen und machten sich in die Nähe von Bengeles Schulranzen. Gleich hatten sie ihn und räumten ihn aus. Unter den Büchern war ein besonders großes, schön gebunden mit festen Lederecken. Es war ein Rechenbuch und sehr schwer. Einer der Stricke nahm dies Buch und zielte damit nach Bengeles Kopf. Mit aller Kraft schleuderte er es, aber er traf unglücklicherweise einen Kameraden. Dieser wurde kreideweiß und konnte nur noch sagen, »Mutter, Mutter, hilf mir, ich muss sterben!« Dann fiel er langgestreckt in den Sand. Erschreckt liefen die Knaben davon. Bengel allein blieb zurück. Auch er war zum Tode erschrocken beim Anblick des getroffenen Knaben, aber trotzdem ging er gleich ans Wasser, tunkte sein Taschentuch hinein und legte es dem Schulkameraden auf den Kopf. Nochmals wiederholte er diese Arbeit, weinte, jammerte und rief den Armen beständig, »Eugen, Eugen, armer Eugen, mach doch die Augen auf und schau mich an. Gib mir doch Antwort. Ich hab's ja nicht getan. Ich bin's sicher nicht gewesen. Mach die Augen doch auf, Eugen. Wenn du die Augen nicht aufmachst, muss ich ja auch sterben. Oh Gott, wenn ich nach Hause komme, was wird meine liebe Mutter sagen? Was soll aus mir werden? Wohin soll ich davonlaufen? Wo kann ich mich verstecken?« »Wenn ich nur in die Schule gegangen wäre, warum musste ich auf die Kameraden hören? Die sind mein Unglück. Der Herr Lehrer hat es mir immer gesagt und die Mutter auch, geh nicht mit bösen Kameraden. Ja, aber ich bin ein eigensinniger Holzkopf. Ich lasse alle reden und tue immer, was ich will. Mit meinem Eigensinn habe ich noch keine glückliche Stunde im Leben gehabt. Lieber Himmel, wie soll das noch gehen? Wie wird diese Geschichte enden? Verstanden? Marsch!« und jammerte Bengele in einem fort, schlug sich an den Kopf vor Verzweiflung und rief immer wieder den armen Eugen. Dumpfe Schritte waren auf einmal zu vernehmen. Der Hampelmann drehte sich um. Vor ihm standen zwei Gendarmen. »Was machst du da auf dem Boden?« fragten sie. »Ich helfe meinem armen Schulkameraden. Ist ihm übel geworden?« »Ich glaube, ja.« Da bückte sich der eine Gendarm nieder und schaute Eugen an. »Was?« sagte er darauf, »übel geworden. Allerdings, man kann auch so sagen. Dieser Knabe hat einen Schlag an die Schläfe bekommen. Wer hat ihn geschlagen?« »Ich nicht«, stotterte Bengele. Schon nahm ihm die Angst den Atem. »Wer dann?« »Ich nicht«, beteuerte Bengele. »Womit ist er geschlagen worden?« »Mit diesem Buch«, sagte der Hampelmann und hob das schwere Rechenbuch auf. »Wem gehört das Buch?« »Mir.« »Das sagt alles. Es bedarf keines weiteren Beweises mehr. Vorwärts auf, du gehst jetzt mit uns.« »Ja, aber...« »Vorwärts. Ich bin doch unschuldig.« »Keine Redensarten, du gehst mit uns.« Die Gendarmen riefen ein paar Fischer herbei, die gerade am Ufer mit ihren Kähnen vorbeifuhren, und sagten zu ihnen, »Nehmt diesen ohnmächtigen Knaben mit nach Hause und pflegt ihn. Morgen werden wir kommen und nach ihm sehen.« Dann nahmen sie Bengele in die Mitte und kommandierten nach Soldatenart, »Vorwärts, gut ausgeschritten, sonst kannst du Schlimmeres erleben.« Ohne Widerrede ging Bengele voran ins Land hinein. Es war derselbe Weg, auf dem er einst das erste Mal nach fleißigen Stadt gekommen war. Das arme Kerlchen wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Alles schien ihm wie ein böser Traum. Er war halb von Sinnen, sah alles doppelt. Seine Beine wackelten, die Zunge war ihm wie gelähmt. Er hätte kein Wort mehr herausbringen können. Ein Gedanke aber ging ihm wie ein Nadelstich durch die Seele. »Was wird die gute Fee sagen, wenn sie mich zwischen den Gendarmen am Hause vorbeigehen sieht? Ich möchte lieber sterben, als diese Schande erleben.« Sie kamen schon zu den ersten Häusern des Städtchens. Da riss ein Windstoß dem Bengele die Mütze vom Kopfe und trug sie 10 Schritte ins Feld hinein. »Darf ich bitte meine Kappe holen?« fragte er die Gendarmen. »Geh aber flink.« Bengele ging, hob die Mütze auf und lief davon. In großen Sprüngen rannte er durch die Felder dem Meere zu. Die Gendarmen versuchten es gar nicht, den leichtfüßigen Hampelmann zu fangen. Sie hetzten ihm eine schreckliche Bulldogge nach, und nun begann ein lustiges Jagen. Die Leute auf der Straße blieben stehen und schauten den beiden Rennern nach. Aber weit konnte man den Wettlauf nicht verfolgen. Bengele und die Bulldogge wirbelten einen Staub auf wie ein rasendes Auto und waren bald verschwunden. 28. Stück. Der grüne Fischer. Für Bengele war das Rennen nicht so lustig wie für die Zuschauer. Die Bulldogge hieß Bollo und konnte entsetzlich laufen. Der Augenblick musste kommen, wo sie den Hampelmann einholte. Schon hörte Bengele hinter sich den wutschnaubenden Hund, schon fühlte er den heißen Atem des grimmigen Tieres. Da kamen sie ans Meer. Wie ein Frosch sprang Bengele sofort weit hinein ins Wasser. Plumps fiel er auf und schwamm davon. Bollo liebte das Wasser nicht. Er schnupperte daran, sprang ein paar Mal am Ufer auf und ab, aber als er den Hampelmann wegschwimmen sah, erfasste ihn aufs Neue die Wut und er sprang ins Meer. Rasend zappelte der Hund mit den Tatzen. Bald war er müde und sank unter. Mit der letzten Kraft arbeitete er sich noch einmal über Wasser und rief, »Hilfe, Hilfe, ich muss ertrinken!« »Ihr saufe nur«, entgegnete Bengele. Er war ein gut Stück weiter und außer Gefahr. »Hilf mir doch, Bengele, rette mich vom Tode!« Der Hampelmann bekam Mitleid mit seinem Feinde, schwamm zurück und fragte in einiger Entfernung, »Wirst du mich unbehelligt laufen lassen, wenn ich dich rette?« »Gewiss, ich verspreche es dir, aber jetzt mache schnell. Wenn du noch länger säumst, dann ist es mit mir vorbei.« Noch zögerte Bengele, aber es fiel ihm ein, dass sein Vater stets gesagt hatte, »Geh nie einer guten Tat aus dem Wege.« Er schwamm darum rasch auf Bolo zu, fasste ihn am Schwänze und mit wenigen kräftigen Schwimmzügen hatte er ihn aufs trockene Ufer gesetzt. Der arme Hund konnte nicht mehr auf den Beinen stehen, denn er hatte zu viel Salzwasser geschluckt und einen kugelrunden Bauch bekommen. Bengele traute ihm aber doch noch nicht und hielt es für das Klügste, gleich wieder ins Wasser zu hüpfen und davon zu schwimmen. »Adieu, Bolo, komm gut nach Hause«, rief er noch und ruderte ins Meer hinein. »Adieu, Bengele«, erwiderte der Hund, »ich danke dir tausendmal, du hast mir das Leben gerettet. Ein Dienst ist den anderen wert. Vielleicht kann ich dir deine edle Tat einmal vergelten.« Bengele schwamm am Ufer entlang. Nach einer Stunde glaubte er, vor den Verfolgern sicher zu sein und näherte sich dem Strande. Er gewahrte eine Felsengrotte, aus der Rauch aufstieg. »Wo Rauch ist, da ist auch Feuer«, dachte der Hampelmann. »Dort gehe ich hinein und trockne mich ein bisschen, dann will ich weiter sehen, was sich tun lässt.« Er schwamm ans felsige Ufer und hatte sich schon an einem Steine festgeklammert. Da fühlte er unter seinen Füßen etwas emportauchen, und im Nu war er hoch in die Luft gehoben. Er wollte ins Wasser zurückspringen, doch es war zu spät. Der Unglückliche war in ein Fischernetz geraten, und um ihn zappelte und trappelte es von Fischen aller Art. Gleich kam auch oben vor der Felsenhöhle der Fischer zum Vorschein, ein grausiges Geschöpf, ein entsetzlich hässliches Ungetüm. Er hatte keine Haare auf dem Kopf, sondern einen Busch von grünem Seegras. Seine Augen, seine Haut, seine Augen, sein langer Bart, alles war meergrün. Im Ganzen sah er aus wie ein Laubfrosch, der auf den Hinterbeinen steht, aber er war schrecklich wild und unbeschreiblich garstig. Als der Fischer das Netz ans Land gezogen hatte, grunzte er zufrieden und sprach, »Ein guter Fang, auch heute kann ich mich an einem feinen Mahle gütlich tun.« »Ein Glück für mich, dass ich kein Fisch bin«, dachte Bengele bei diesen Worten und fasste etwas Mut. Der Fischer trug das Netz in seine Höhle. Diese war ganz ausgeräuchert, schwarz und unheimlich. In der Mitte brannte ein Herdfeuer, darauf stand eine Pfanne. Der ranzige Tran, der darin brodelte, verpestete die Luft. Der grüne Fischer holte mit seiner plumpen Hand einen Fisch nach dem anderen aus dem Netze. Jeder wurde genau untersucht. »Barben sind gut«, sagte er, hielt eine vor seine Augen, beschnupperte sie und warf sie in einen leeren Kübel. Das Wasser lief dem Höhlenmenschen im Munde zusammen, ehe die Fische noch gekocht waren. Er wurde immer lustiger und sprach, »Fein, diese Nasen, ausgezeichnete Äschen, und diese Zungen, ah, solch seine Barsche erst! Hurra, auch noch Sardellen!« Alles flog unbarmherzig in den großen Kübel. Jetzt war Bengele noch übrig. Der grüne Fischer zog ihn heraus. Unbeschreibliches Erstaunen erfasste ihn. Seine grünen Augen wurden groß wie Flugrädchen, und er fragte verwundert, »Was ist das für eine Sorte? Diesen Fisch habe ich noch nie gesehen.« Aufmerksam schaute er den Neuling von allen Seiten an und meinte schließlich, »Ja, ja, es muss eine Art Meerkrebs sein.« Dass er ein Meerkrebs sein sollte, war dem Bengele doch zu viel, und er schrie beleidigt, »Was, ein Meerkrebs? Dich soll das Mäusle beißen. Merk es dir ein für allemal, ich bin ein Hampelmann.« »Ein Hampelmann«, sagte der Fischer in langgezogenem Tone, »ich muss schon sagen, einen Hampelmannfisch habe ich noch nie gegessen, aber gerade deshalb wirst du mir umso besser schmecken.« »Wie, essen willst du mich? Ich bin doch gar kein Fisch. Begreifst du nicht, dass ich reden kann wie du?« »Das schon«, meinte der Fischer, »aber weil du doch ein Fisch bist und dazu reden kannst wie ich, so will ich dich auch entsprechend behandeln. Das heißt, als ein Zeichen von Freundschaft und besonderer Hochachtung lasse ich dir die Wahl, wie du gekocht sein willst. Willst du gebraten, gesotten oder geräuchert werden?« »In diesem Fall fällt mir die Wahl nicht schwer. Am liebsten möchte ich losgelassen werden, weil ich nach Hause will.« »Mach doch keine dummen Witze«, sagte der Fischer. »Ich muß dich unbedingt versuchen. Die Gelegenheit kommt selten wieder, dass mir ein Hampelmann Fisch ins Netz gerät. Vertraue nur ruhig auf mich, ich brate dich zusammen mit allen anderen in der Pfanne und damit kannst du wohl zufrieden sein. Es ist immerhin ein Trost, wenn man in Gesellschaft gebraten wird.« Bengele weinte und flehte den Fischer an, dass er ihn freigebe. Er wolle nach Hause gehen zu seiner Mutter. Das grüne Scheusal hatte kein Herz und hörte gar nicht auf des Hampelmanns Gejammer. Verzweifelt drehte und wand sich Bengele. Die grünen Tatzen ließen ihn nicht mehr los. Der grausame Fischer machte schließlich dem Zappeln ein Ende. Er nahm ein paar Weidenzweige und band dem Hampelchen Hände und Füße fest. Darauf warf er den neuen Fisch zu den anderen in den Kübel. Bengele ergab sich seinem traurigen Geschicke. Leise wimmerte er. »Wäre ich doch in die Schule gegangen, hätte ich doch nicht auf die schlechten Kameraden gehört. Ach, wie muß ich meine Fehler büßen!« Der Grüne machte sich daran, die Fische zu braten. Er holte sie der Reihe nach aus dem Kübel, drehte jeden zuerst in einer Schüssel voll Paniermehl und legte ihn dann in den siedenden Tran. Bengele war wieder der Letzte. Er zitterte und konnte nicht mehr reden, aber er schaute dem Fischer mit einem Blicke an, der einen Stein erweichen musste. Das Ungeheuer hatte kein fühlendes Herz. Der Hampelmann wurde ins Paniermehl gesteckt, bis er von allen Seiten dicht davon bedeckt war. Max und Moritz sahen nicht schlimmer aus, als sie in den Teig fielen. Der grüne Unmensch faßte den Hampelmannfisch und... 29. Stück. Bollos Dankbarkeit. Eben wollte der grüne Fischer den panierten Hampelmann in die Pfanne legen, da kam ein fremder Hund in die Höhle. Er hatte Bratenduft gerochen und war ihm nachgegangen. »Hinaus da«, schrie der Grüne. Er hatte immer noch den Hampelmann in den Händen. Der arme Hund hatte schrecklich Hunger. Er kauerte sich nieder, winselte und wedelte und bat um ein Stückchen Fisch. »Marsch hinaus«, rief der Unmensch zum zweiten Male, »sonst...« Schon hob er ein Bein hoch und wollte dem hungrigen Tiere einen Tritt versetzen. Der Hund war empört über die Grobheit. Knurrend zeigte er dem Grünen seine beiden Reihen spitzer Zähne und stellte sich auf zum Angriffe. Da erklang in der Höhle eine leise Stimme. »Bollo, hilf mir! Ich werde gebraten!« Sofort erkannte der Hund Bengeles Stimme und merkte, dass sie aus dem panierten Dinge kam, das der Fischer in der Hand hielt. »Was tut der treue Hund?« Er springt hoch, fasst den panierten Bengele mit seinen Zähnen, reißt ihn dem erstaunten Fischer rasch aus der Hand und trägt ihn schnellen Laufes davon. Der Fischer war wütend, dass ihm der seltene Leckerbissen entgangen war. Er wollte dem Hunde nachrennen, aber nach wenigen Sprüngen ging ihm schon der Atem aus und er keuchte verärgert in seine Höhle zurück. Bollo blieb erst stehen, als er an den Fußweg gekommen war, der vom Meer nach Fleißigenstadt führte. Dort legte er seinen Freund Bengele sanft auf die Erde nieder. »Bollo, du hast mir das Leben gerettet«, sagte der Hampelmann. »Ich kann dir nie genug danken.« »Gar nicht notwendig«, entgegnete der treue Hund. »Ich habe nur meine Schuld abgetan. Schau dort, das Meer.« »Wie bist du nur in jene Höhle gekommen?«, fragte Bengele. »Ich lag immer noch halbtot am Ufer. Da trug mir der Wind von Weitem einen Bratengeruch daher. Weil ich Appetit hatte, ging ich diesem Dufte nach. Wäre ich eine Minute später gekommen.« »Sei still«, sagte Bengele und fing von Neuem an zu zittern. »Sprich nicht mehr davon. Wärst du eine Minute später gekommen, dann wäre ich jetzt schon gebraten und verspeist. Brrr! Es schauert mich jetzt noch, wenn ich nur daran denke.« Bollo musste lachen. Er reichte dem Hampelmann seine rechte Pfote zum Abschiede. Dieser drückte sie fest und liebevoll dem treuen Freunde. Dann gingen sie auseinander. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von crowwings.com.